Tom Wolf. Rabenschwarz. Zepter und Mordio. Julian van der Heyden hatte keine Zeit mehr gefunden, sich von Carlotta und der Abendgesellschaft ordentlich zu verabschieden, denn die Nachricht, die er soeben erhalten hatte, war ungeheuerlich. Auf der Baustelle brennt es, kommt so rasch ihr könnt. Die Baustelle, das neue Palais im Park von Sanssouci, Potsdam. Es war das Prestigeobjekt seines Königs. Er hatte die Entwürfe selbst gezeichnet, Unsummen Geldes hineingesteckt. Der Bau durfte keinen Schaden nehmen. Van der Heyden tastete sich in völliger Dunkelheit über die breite Treppe des Palais hinauf in den fast fertigen Marmorsaal. Polier? Polier, wo seid ihr? Er war hier der Baumeister und für alles verantwortlich. Hallo? Es soll hier irgendwo brennen, aber ich sehe nichts davon. Bitte zeigt euch! Seid ihr irre? Was wollt ihr? Mir drohen? Ihr wollt nicht mehr zahlen. Machen wir doch ein Spiel. Seid nicht feige. Zeigt euch endlich, Kavallerist des Trostes. Berg! Name? Wie ist Ihr Name, Monsieur? Ich heiße Johann Konrad. Kommen Sie mal hier rüber. Welchen Standes und Beruf ist und woher? Aus Nürnberg. Ich komme aus Nürnberg, bin einfacher Bürger und Koch. Aus welchem Grunde kommen Sie nach Berlin, Monsieur Konrad? Ich möchte da hier meinen Beruf ausüben. Gedenken also nicht durchzureisen, sondern ansässig zu werden? Ja, das will ich. Monsieur Konrad, ich muss nun Ihre Bagage verablombieren und Sie an den königlichen Packhof am Kupfergraben adressieren. Dort erklären Sie sich genauer. Das preußische Zollgesetz ist Ihnen ja bekannt. Aber ich brauche das... Ich rate Ihnen, das bald zu tun. Sie laufen sonst Gefahr, aufgespürt und arretiert zu werden. Die preußische Metropole Berlin war längst nicht mehr wie in den ersten Jahren der Regierung des großen Friedrich, das musenverwöhnte Spree-Athen. Das alles Volk in einem Sinnentaumel der schönen Künste und sprießenden Wissenschaften schwebte, war ohnehin eine Legende. Knapp 6 Monate nach seiner Thronbesteigung hatte der junge König Ansprüche auf Schlesien erhoben und um diesen Brocken 3 erbitterte Kriege gegen halb Europa geführt. Nun hatte er Schlesien, doch sein Land war verwüstet und er selbst war darüber hart geworden und alt. Er ließ die Magazine öffnen und Nahrungsmittel, Militärpferde und auch Geld an seine hungernden Untertanen verteilen. Dann nahm er seinen Staat wieder fest in den Griff, regulierte Einfuhr und Ausfuhr neu und erhöhte die Steuern. Seid ihr gegrüßt, Montagnés? Springnitz. Ah, was machen die Wasser? Springen sie schon? Eure findliche Majestät. Können unbesorgt sein. Es entwickelt sich. Es war des Königs lang gehegter und leidenschaftlicher Wunsch, dass in seinem Schloss Sanssouci das Wasser sprenge wie in Versailles. Doch trotz des Engagements namhaftester Fontänenkünstler und des Einsatzes horrender Geldmittel war ihm bisher nur Verdruss beschieden gewesen. Er springt. Das lässt sich hören. Wie eure königliche Majestät sich selbst überzeugen können, ja? Steigt die Rohrleitung atemberaubend bergan. Aber was noch ungleich erfreulicher ist, die englische Pumpenapparatur von eurer königlichen Majestät Seehafen Emden nach hier ist unterwegs. Soeben kam die Depesche. Ah, die englische Feuermaschine. Feuer machen, um Wasser zu bekommen? Ah? Ja. Ja. Majestät, es handelt sich um einen direkt wirkenden Niederdruckdampfhebel. Der Erfinder heißt Watt, James Watt, und hat seine Manufaktur bei Birmingham. der zweite Hofküchenmeister seiner königlichen Majestät Honoré Langlistier und seine Tochter Marie von Quandt, verwitwete von Behren, saßen im Quantschen Salon bei Tee und Kakao über die jüngst veröffentlichten preußischen Zoll- und Akzisetabellen gebeugt. Biberhaare, Apfelsinendraht. Gaukler und Marktschreier in Berlin zollfrei, in Pommern und der Kurmarkt. Komödianten kosten einen Taler. Ja, und Bier für das hiesige 69 Groschen je Tonne, aber für das Fremde 4 Taler. Die Komödiantensteuer, wer hat die denn dann zu entrichten? Die Komödianten selber oder sind sie Leibeigene des Theaters? Aber dann müsste der König zahlen. Nur, der ist als Adeliger ja von der Steuer befreit. Und Wein. Sieh dir erstmal die Weinsteuern an. Die Weine aus Burgund, der Champagner, Spanien, Italien kosten 5 Taler, 75 Groschen Akzise je Eimer. Über ihren eigentlichen Preis hinaus. Da wünscht man den Herrn General Zeuriges Sören doch wirklich den Schillingsbecher in den Hals. Marie von Quandt betrieb seit vielen Jahren eine renommierte Delikatessenhandlung in der Roststraße in Berlin. Und als Händlerin war auch sie betroffen von den Teuerungen, wenngleich nur indirekt. Doch hatten sich vor alledem die Kontrollen durch die Zollbehörde gehäuft. 3 Hausvisitationen hatte sie schon über sich ergehen lassen müssen, angeblich auf anonyme Anzeige hin. Ein Revisor namens Legrange hatte sich dabei unrühmlich hervorgetan. Russischen Kaviar wollte er, Austern, einen Schock pro Woche und Wein aus Bourgogne. Dann würde er über mein Akzisevergehen Stillschweigen bewahren. Er hat dir also einen schmutzigen Handel angeboten. Seine neue Steuerpolitik durchzusetzen, hatte der König, wie immer den Fähigkeiten seiner Landsleute misstrauend, Fermiers aus Frankreich kommen lassen, professionelle Steuerbeamte, die er an den Steuereinnahmen beteiligte. So waren sie an einer gründlichen Abschöpfung interessiert. Und er schuf eine neue Steuerbehörde, die Generaladministration oder Generalregie, die er ebenfalls mit seinen geliebten Franzosen besetzte. Als der Subalterne Gruno am frühen Morgen, es war der 8. Juli, anno 1766, seine erste Fuhre kaputter Gewehre zur Büchsenschäfterei schob und dabei genüsslich die frische, warme Sommerluft einatmete, blinkte etwas Farbiges vom Donnerschen Haus herüber. Er ließ seinen Holzkarren stehen und ging näher heran. Und da sah er es. Jutta Jott. Nicht doch, nee. Es ist ja der Siedemann. Da hängt ja der Siedemann. Der hängt ja da. Ihr Leute, Hilfe! Ihr Leute! Mama, guck da nicht hin. Von der Balustrade am Dach der neu geschaffenen königlichen Steuerbehörde hing der Packhofinspektor Siedemann herab und schaukelte leicht in der warmen Morgenbrise. In der königlichen Küche in Sanssouci bereitete man sich indes auf die festliche Inbetriebnahme der großen Fontäne am Weinberg vor. Rebhühner in Champagner? Oui, Monsieur Konrad, Rebhühner. Na, hat der König nicht wieder eine feine Ironie bewiesen? Die Rebhühner, die nicht mehr fliegen könnten? Und der Champagner, der nicht mehr zischt und perlt? Ihr glaubt, es klappt wieder nicht mit dem Wasser, hä? Gestern soll die Feuermaschine 10 Knechte beinahe in den Tod gerissen haben. In der allgemeinen Hektik war Langlistier kaum Zeit geblieben, seinen neuen Gehilfen und Unterkoch Johann Konrad ausgiebig zu examinieren. Gib mir was Salz. Zwar erschien er ihm schnell und sorgfältig, sein Gänseleberparfait war vorzüglich und auch die Crème Brûlée geriet ausgezeichnet, doch die Geschichte seiner Ankunft in Berlin war verworren und ziemlich dunkel. Konrad hatte auf dem königlichen Packhof sein gesamtes Geld eingebüßt, so sagte er, Nürnberger Batzen, die in Preußen bei Strafe verboten waren. Der Revisor habe sie ihm einfach wegkonfisziert. Raus, alle! Ins Papé, abdecken! Abdecken! Ihr mit die Hühner! Wit! Der König ist schon an der Fontäne! Es entwickelt sich! Die Fontäne schoss auf, noch höher als das Schloss. Und der König sah beselig zu, wie die herabstürzenden Wasser die untere Kiesterrasse aufrissen und die Einfriedungen der Beete wegzuschwimmen begannen. Was für eine Sinnenlust, was für ein Leben! Oh. Oh. Bengnitz? Majestät? Ich werde sofort nachsehen und herausbringen, woran es liegt. Sicher ist mir etwas verstopft. Am oberen Bassin auf dem Ruinenberg blickten zur gleichen Zeit die Helfer des Fontaniers ratlos auf ein feuchtes Bündel, das sie eben aus dem Wasserbecken gezogen hatten. Majestät, halten zu Gnaden. Das da, es lag im Bassin ganz unten. Der Sog, ja, er muss begonnen haben, es anzuziehen, bis es dann die Röhre verschloss. Jetzt öffne ihr das Präsent, Springnetz. Hä? Hallo, wir wollen, dass es wieder lustig sprudle. Die Schnüre wurden durchtrennt, das Segeltuch Schicht um Schicht entfernt. Vor den Augen der Umstehenden lag der Leichnam des Landbaumeisters Julian van der Heyden. Rausch des Ehrgeizes überwunden, Irrtum, Arglist, Eitelkeit. Ich denke mich der Tage zu erfreuen, die mir der Himmel noch gibt. Und so viel Gutes zu tun, als ich kann. Doch in Berlin massakriert man meine Steuerbeamten. Inmitten der Stadt. Und hier in meinem Sanssouci legt man mir die toten Baumeister ins Bassin. Langustier. Sie wollen mir am Ende auch noch massakrieren. Oh, Majestät, no. Das. Monsieur! Ihr seid mit derlei auf erst vertraut. Ihr würdet mir stark behilflich sein, wenn ihr die beiden Toten auf euch nehmt. Seid mir doch zu hundsfittig. Die Steuer und das Palais, das seien Kernbastionen. Den lasse ich mir nicht typieren. Sire, wenn Sie erlauben, dass ich gleich hier frage. Ja? Ihr seid eurem Landbaumeister gegenüber, nun ja, nicht immer in der mildesten Laune gewesen. Die Baumeister und Architekten sind Affen. Doch feuere ich diese Herzschicke höchstens per Dekret und nicht per Pistole aus dem Leben. Füsilieren, ja? Ja, ja. Es reißt einen auf dem Zaun zu mancher Mordtat hin, aber nur im Geiste. Monsieur, nur im Geiste. Es war Eile geboten mit dem toten Baumeister. Longestieu machte kurzerhand seinen Unterkoch Konrad zum Hilfskommissar. Er war jung und dieser Aufgabe wohl gewachsen. Nun war man unterwegs zum Charité-Spital in Berlin, wo man an derlei Affairs mehr gewöhnt war als in Potsdam. Das königliche Schreiben, darf ich das mal sehen? Le permis. Solch eine Karriere vom Koch zum königlichen Kriminalkommissär kann man nur in Preußen machen, stimmt's? Ja, Konrad, geben Sie Ihrem Fieber den Abschied und leisten Sie etwas. Und dann erzählte Langustier, wie er nach Preußen und zu dieser Ehre gekommen war. Die zufällige Begegnung in Straßburg. Sie hatten sofort Gefallen aneinander gefunden, der lesende und Flöte spielende Koch und der Kronprinz, der ein Philosoph auf dem Thron zu werden versprach. Die Einladung an den preußischen Hof, das Amt des zweiten Küchenmeisters und die ersten Kriminalfälle, die der König ihm übertrug, dem leidenschaftlichen Kombinierer. Er hatte dieses Vertrauen offenbar nicht enttäuscht, denn der König gewährte ihm mancherlei Gunst. So auch diese hier. 2 Mordfälle auf einmal lösen zu dürfen, einen in Potsdam, den anderen in Berlin. Johann Anton von Theden, königlicher Generalchirurgus und Direktor der Charité, stand mit verschmutztem Kittel in einem der unteren Kellerräume über einen unbekannten Toten gebeugt. Neben ihm der Polizeipräfekt von Berlin, Karl von Philippi. So, also das ist, beziehungsweise war... Der nette Steuerbeamte vom Packhof. Der Packhofinspektor Siedemann, ja. Oh, mon Dieu. Er hing stranguliert am Regiepalast. Tja. Er ist ganz eindeutig ertrunken. Wie? Wie ich aus der Besichtigung seiner Lungen ersehe. Unerkennbares Anzeichen von Gewalteinwirkung. Er kann betrunken ins Wasser gefallen sein oder jemand hat ihn gestoßen und wer weiß, ob er schwimmen konnte. Beginnende Verschrumpelung der Finger. Monsieur le Docteur, könnte durch die Einschnürung des Seiles hier am Hals möglicherweise ein vorheriges Würgemal unkenntlich geworden sein. Da in einem Toten das Blut nicht mehr zirkuliert, kann auch kein Hämatom entstehen. Nicht. Also ergo, das Mal wäre noch erkennbar, ja, wenn es denn eines gäbe. Warum seid ihr so sicher, dass er ertrunken ist? Ich muss gestehen, dass ich mich nie gefragt habe, wie man richtig ertrinkt. Die Eindringtiefe des Wassers in seine Lungenflügel. Hier, schauen Sie. Und der Schaum in seinen oberen Atemwegen. Untrügliche Zeichen. Tja, ihr bauender Herr Baron im Nebenzimmer dürfte es mir da weit schwerer machen, schätze ich. Ja. Das wurde allgemein für wahrscheinlich gehalten und in diesem Sinne nahm man erst einmal Abschied voneinander. Ja. Wir haben ermittelt, dass der Siedemann am Abend in seinem Stammlokal war, dem Quappenkrug in der Waldstraße. Die Wirtin sagt, er habe dort mit ein paar jungen Burschen getrunken und laut schwadroniert und irgendwann um die 10. Abendstunde das Lokal verlassen, ziemlich unsicheren Schrittes. Des Weiteren waren dort ein paar Weinhändler und Bierbrauer, die hatten wohl gerade ihren Stammtisch. Ja. Könnte ihn irgendwer noch gesehen haben? Patrouillen, die Nachtwächter. Oder die Nachbarn. In der Gegend. Der Siedemann hatte in seinen Taschen einen Bleistiftstummel und diese Zeitung hier. Noch immer feucht. Keinen Schlüssel, kein Geld. Moment, hier steht etwas. Zum Memorand .l.confis.n.batzen.virgule ausführlich. Alalalala, warum können Sie nicht ordentlich schreiben? Was, wenn Sie schon nichts mehr sagen können? Er hat übrigens an der obersten Balustrade gehangen, also faktisch am Dach. Man muss Bärenkräfte haben, um ihn dort hinaufzukriegen. Ja. Man trat leicht gereizt und ohne Vorfreude den Rückweg in die Charité an. Meine Herren, ich muss Sie warnen, es könnte Ihre Magennerven irritieren. Achtung! Pardon. Der Baron van der Heyden. Oh, Sie an. Qu'est-ce que ça vu? Ist es das übliche Verhalten von Wasserleichen, derart in die Breite zu gehen, von Blinddarm aus grün zu werden und zu stinken wie faulige Salate in ranzige Weichkäse eingeschlagen? Wenn Sie es so ausdrücken möchten, durchaus. Vom Standpunkt der Medizin aus hat sich die Leiche bemerkenswert gut gehalten. Ich würde schätzen, er war etwa eine Woche im Wasser. Die Regel ist, eine Woche an der Luft, entsprechend 2 Wochen im Wasser und 8 Wochen in der Erde. Es war im Juni sehr feucht und danach Anfang Juli recht kalt. So ließe sich der vermutliche Aufenthalt im Feuchten mit etwa 8 bis 10 Tagen angeben. Er wäre übrigens bald an die Oberfläche gekommen, trotz der Steinbeschwerung. Aber er ist seit 3 Wochen abgängig. Was hat er getan? Ich meine, bevor er ins Wasser kam, wo war er denn? Ja, also ich denke, das eindeutig klar gemacht zu haben. Er ist ganz eindeutig nicht ertrunken. Es fand sich kein Wasser. In den feinsten Endästen der Bronchien, ja. Und kein Schaum in den oberen Atemwegen. Er erlag einer Schussverletzung. Was? Ah bon? Wie, einer Schussverletzung? Einen Moment. Er ist erschossen worden. Diese... Hübsche silberne Taschenuhr und dieses Kärtchen fanden wir übrigens auch noch bei ihm, außer der Kugel. Oh, merci. Die Uhr hat tüchtig etwas abbekommen, ne? Schade drum. Diese Kugel hier, die steckte direkt in seinem Herzen. Ein exzellenter Schuss, wenn man so sagen darf. Hier steht für J ewig dein Zäh. Und die Miniatur einer ausgesprochen hübschen Frau. Hm. Ist das nicht... Philippi! Ja? Oh, sehen Sie doch einmal... Ja, was? Sehen Sie Ihre... Oh! Na? Ja! Das ist die schöne Carlotta Bellini, die Operndiva. Ja, nicht wahr? Von der Heiden. Ja. War der Liebhaber jener Dame. Weiß der Himmel, was sie an ihm fand. Schön war er nicht und Reichtümer besaß er auch keinen. Vielleicht wollte sie Baroness werden. Vielleicht war es Liebe. L'amour. Wer kennt schon die Regungen des menschlichen Herzens? Was, Philippi? Oh, ja. Erhebt jemand von Ihnen Anspruch auf die verhängnisvolle Kügel? Man verneinte dankend und so nahm Langustier sie an sich. Zusammen mit einer Probe des Segeltuchs, des Jackenstoffs und der Schnur, mit der die Leiche verzurrt gewesen war. Konrad ging Siedemanns Seil bergen, Langustier besuchte den Weingrossisten Sprengel. Sein Lager befand sich im Haus der Alchemisten. Riesige Weinfässer ruhten an den Wänden und weckten heimatliche Gefühle. Bonjour, Monsieur. Ah, qu'est-ce jolie, les jolies bouteilles. Ich hörte eure Handlung in den allerhöchsten Tönen rühmen, Monsieur. Monsieur Sprengel. Ein Landsmann namens Legrange, der mir am Backhof behilflich gewesen, gestern, als ich eintraf, er ist dort Inspekteur. Er sagte, Sie könnten einem alten Elsässer zu den Weinen seiner Jugend verhelfen, die er so lange hat entbehren müssen. Ja, bitte. Ah. Probieren Sie. Oh, sehr gerne. Merci. Oh, quel bouquet. Ja, siehe da, wie war. Er hatte recht. Ein sehr guter Jahrgang. Ja. Oh, schöner Körper. Ah, mourir. C'est un Pinot? Es ist ein Tokai Pinot Gris. Ah. Von einem gewissen Herrn Kreidewies. Oh. Etwas rieselte aus des Hausherrn Kleidern auf den Tisch. Es sah aus wie grobes Salz. Man achtete nicht weiter darauf. Ah, c'est un pour les ours. Das ist ein Wein für junge Bären, wie wir sagen. Ah, den wüsste ich schon gerne in meinem Keller. Kreidewies. Hat die bankerotte Fondation Schlumperker übernommen, wenn Ihnen das was sagt. Er ist bankerott, mon Dieu! Was nicht alles passiert. Es passiert so viel Schreckliches, wie das mit diesem Inspekteur vom Packhof. Siedemann? Ha, tot. Das muss dem König doch alle Freude an seiner neuen Steuerregie verleiden. Ha? Das ist weniger die Sache der Steuerregie, als vielmehr der Gegend. Neukölln ist ein Rattennest. Aber? Sie werden nicht viel Wertvolles bei ihm gefunden haben und das Groll wurde abserviert und dann dort aufgehängt. Ach, was Sie nicht sagen, er ist hier zu Tode gekommen. So. Ja, also, Monsieur, ich denke sicher, ich werde in den nächsten Tagen auf diesen wunderbaren Tropfen zurückkommen, sobald ich die räumlichen Konditionen meines Logis kenne. Au revoir et à la prochaine. Der Wirt des Gasthauses Zepter war ein großer, breitschuldriger Mann und hieß Knebel. Man erzählte sich, dass Knebel und Siedemann einst Freunde gewesen waren, bis der übergenaue Siedemann den Knebel wegen eines kleinen Geschenks meldete. Seitdem waren sie Todfeinde. Gelüstet ist die Herr nach einer Stärkung. Ich hätte da ein vorzügliches Schweinedickbein mit Erbspüree anzubieten. Exzellenter Gedanke, oder? Ja, aber zuvor muss ich euch etwas fragen, Monsieur. Ja? Der Steuerrevisor Legrange, ist er ein Stammgast von euch? Ja. War er vor 2 Tagen auch hier? Am Abend? Ja. Sie hätten ihn selbst fragen können, er ist eben gegangen. Und der Inspektor Siedemann, Sie kannten ihn doch gut. Was geht Sie das an, mein Herr? War er vorgestern hier? Nein, er war nie wieder hier und ich habe seit damals auch kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Aber vielleicht zugesehen, wie er ins Wasser fiel, ohne ihm zu helfen? Wie können Sie sowas annehmen? Was erlauben Sie sich? Verlassen Sie mein Lokal! Schleunigst raus hier! Den wütenden Herrn möchte man nicht zum Feinde haben. Hatte der Siedemann aber. Wieso? Er legte seine Bestimmungen früher wohl zu genau aus und Knebel bekam 50 Stockhiebe. Er wurde fast zum Krüppel dabei. Er kommt als Täter nicht in Frage. Aber er hat doch ein starkes Motiv. Und da sofort alle ihn für den Mörder halten werden, weil alle die Geschichte kennen, muss ihm etwas einfallen. Also hängt er den Siedemann an den Balkon der Steuerbehörde, weit entfernt vom Tatort. Und da kann dann jeder der Täter sein, weil jeder die hasst. Halt. Wie hat er denn wissen können, dass Siedemann im Wappenkrug war und wann er ihn verlässt, um ihn dann ins Wasser zu stoßen? Hm? Und wie ist er unbemerkt an den städtischen Wachen vorbeigekommen mit der Leiche? Hm. Knebel war im Zepter die ganze Zeit, da wette ich. Und hat sein Bier gezapft. Wir müssen nur Le Gros fragen. Ja, genau, das ist es. Am nächsten Morgen die Katastrophe. Eins von des Königs Windspielen, Nenosyne, war erschlagen worden. Im Marmorsaal des neuen Palais von Sanssouci durch einen herabstürzenden Puddel. Langustier in einer Ahnung kümmerte sich auch um diesen Fall. Himmel, nein! Um Gottes Willen! Es muss sein Auge zu. Obacht, meine Herren. Aufgemerkt, in diesem Raum ist ein dreifacher Mord geschehen. Hier sind ein Hund, ein königlicher Baumeister und ein Pyto zu Tode gekommen. Diese Kugel hier, sie ähnelt aufs Haar jener, mit der der Baumeister, ich habe sie hier, getötet wurde. Sehen Sie? Das bedeutet, der Mörder hat zweimal geschossen. Der erste Schuss ging fehl im Dunkel. Er traf den Pyto. Erst der zweite Schuss traf Van der Heyden. Es war über einiges nachzudenken. Wer in des Baumeisters Umgebung konnte so exzellent schießen? Was hatte der Tote getrieben, bevor er sich in das königliche Bassin bequemte? Und zuvörderst natürlich, warum musste er sterben? Erst einmal standen zwei Damenbesuche an. Der Polizeipräfekt Filippi erklärte sich sofort bereit, die schöne Carlotta Bellini zu besuchen, aus deren Haus Van der Heyden am Mordabend so sang- und klanglos verschwunden war. Langustier wählte nolens volens den Besuch bei Julia Van der Heyden. Ich gehe doch nicht fehl, wenn ich vermute, dass Sie etwas über meinen Bruder wissen möchten, Monsieur... Honoré Langustier. Er war das Unglück in Person. So sehr ich auch immer versucht habe, ihn wieder auf die Bahn zu schicken, wenn er davon abgekommen war, und er kam oft ab. Seine Spielleidenschaft. Ich musste verhindern, dass er unser bescheidenes Familienerbe durchbrachte. Das Baumeisteramt dachte ich wäre eine Rettung, doch es stürzte ihn nur noch tiefer ins Glücksspiel. In der letzten Zeit liefen seine Unternehmungen ein bisschen glücklicher. Ich weiß nicht, durch welchen Umstand. Vielleicht lag es an diesem geistlosen Wesen. Sie meinen die Bellini? Sie könnte ihm Geld geliehen haben. Er lieh sich öfter etwas. Bei wem stand er denn so in der Kreide? Bei de Chambois, soweit ich weiß. Der de Chambois? Der Generalregisseur der Steuerbehörde für Berlin? Ja, der. Ah. Nicht zu denken, wenn er sich hätte aushalten lassen von dieser Person. Aber ein bisschen echte Zuneigung hätte ihn vielleicht von seiner Spielleidenschaft erlöst. Erlöst, Monsieur, hätte ihn vielleicht sehr, sehr viel Geld. Aber auch das ist nicht sicher. Madame, wie kam Ihr Bruder mit dem neuen Palais zurecht? Gab es Probleme, Divergenzen mit den Invaliden? Man hört von der Veruntreuung königlicher Baugelder. Das ist Geschwätz, Monsieur. Üble Nachrede. Sein Problem war der unfehlbare Bauherr. Der König. Mein Bruder hatte sich erdreistet, dessen Pläne zu korrigieren, wo es nötig war, damit nicht alles zusammenstürzte. Aber es gab ja nur Handzeichnungen vom König. Aber der göttliche Gontar wird ihm nun genau das bauen, was seine überkandidelte Majestät sich wünschen. Madame. Sie vergessen sich. Was sollte ich sonst wohl tun? Na, das konnte nicht gut gehen. Ah, Monsieur le Cuisinier! Ganz allein und denkend sehe sich lieber diese Pracht. Langustier schrak auf. Der König, er lag in voller Montur auf einer Gartenottomane, die Stiefel auf dem Seidenbezug, und blickte beseligt auf seine Wasserspiele. Seint das nicht ein rechtes Wunder, nach so vielen Jahren und so viel Geldverschwendung. Ja, Serviteur. Die Tragödie mit der treuen Mnemosyne seid euch zu Ohren gekommen? Durchaus, Sire. Doch die tapfere Kreatüre, vielleicht mag das ihren großen Schmerz ein wenig mildern, ist sozusagen auf dem Felde der Ehre gefallen. Sapperment? Wie das? Der todbringende Puteau. Er verlor den Halt nicht wegen Sabotage oder gar Salopé, sondern ein Geschoss hatte die Arretierung zerstört. Ein Geschoss? Oui. Mon Dieu. Doch sehen Sie diese Kügeln, Sir? Sie. Die eine ihr traf den Baumeister und die andere ihr den Puteau, der wiederum den Hund traf. Oh. Leider. Sie sind aber gleich, die Kügeln. Wenn auch aus zwei Waffen. Das heißt, der Baron wurde im Palais erschossen. Und den Betreff des Kasus Siedemann hoffe ich ebenfalls voranzukommen. Ja, das will mir vorzüglich erwünschen. Die Steuerregie soll jährlich 2 Millionen Zugewinn bringen, wenn ich an mir einen Ärger. Monsieur Langustier? Oui. Glauben Sie, dass ich einen neuen Versuch wage? Die beiden königlichen Kommissare waren in spezieller Mission auf dem Weg nach Berlin. Sie hatten in Zehlendorf die schlecht gefederte Hofkutsche verlassen und saßen nun glücklich auf einem Bauernwagen, der werdersche Graupen transportierte. Hallo, überraschen Sie mich. Was stand da auf Sedemanns feuchter Zeitung? Da stand zum Memorand Punkt, Doppelpunkt, L. Konfiszt, Punkt, M. Punkt, Bitzen, Punkt, Semikolon, Ausführ, Punkt, Ausrufezeichen. Wie? Könnte heißen, er wollte etwas schreiben, ein Memorial. An den König wollte er schreiben, wie wir wissen. Hä? Weil jemand etwas konfisziert hat. Le Grange vielleicht. Wie bei mir? Le Grange mein gesamtes Geld einfach wegkonfisziert hat. Und das waren Nürnberger Batzen. Konrad, Monsieur Konrad, c'est formidable. C'est excellent. Und Siedemann wollte seine Mitinspektorin beim König anschwärzen und sammelte Fakten. Und das ist mein Fall. Ja, Konrad, wir haben ein neues Motiv. Sie langten beim königlichen Packhof an. Dort wurden die einkommenden Waren besehen und entsprechend verzollt. Es war kurz vor Toresschluss, man war nicht begeistert über so späte Kundschaft. Sind die Herrschaften Teil der Ladung? Was will er? Dann nimmt die Beine in die Hand, Gevatter, hoppla hopp, in Berlin läuft die Zeit schneller als auf dem Plattenland. Ja, sofort. Die beiden Ermittler hatten ihre höfische Tracht getauscht gegen Bauernkleider und spielten nun, was der junge Städter ihnen befahl. Die Koffer sind das ihre. Öffnen. Sind verzollbare Waren drin? No. Öffnen. Wozu ist das nötig, wenn wir nichts zu verzollen haben? Haben Sie etwas zu verzollen? No, Monsieur. Öffnen. Ja, Monsieur. Öffnen. Öffnen, bitte öffnen. Ja. Kleider, Wäsche, Schuhe. Gehört das Ihnen, Monsieur? Nobel. Ihre Börse? Meine Börse, aber ich muss doch sehr bitten. Vorschrift, Ihre Börse, le plus vite possible. Monsieur, ich habe kein Wort gesagt, das Sie beleidigen könnte. Ich führe keine Kontrabande und kommen, behandeln Sie mich unfreundlicher, feindselig und reißen mir meine Sache aus die Koffer. Wem soll das dienen? Was wollen Sie denn von mir, von uns? Von Er weigert sich. Nun, so werde ich andere Seiten aufziehen müssen. Verstehe er sich? Wir haben ein Problem. Was gibt es sich denn? Was wollen die malpropren Landleute ihr bei uns bestellen? Das sind Spitzel oder Schmuggler, geflohene Lakaien. Sehen Sie sich diese Kledage an, vom Feinsten. Wie kommt sich dies zu erklären, mein Herr? Was hat er in die Geldsack? Monsieur, wollen Sie bitte einen kurzen Blick auf dieses Papier werfen? Es ist ein Permis des Königs und erklärt meine Vollmachten. Ich bin königlicher Sonderermittler und das ist mein Assistent. Und ab jetzt frage ich. Ja, die Ungleichbehandlung der Akzisepflichtigen. Das ist ein heikles Thema, Monsieur. Ja? Ja. Monsieur Philippi, wäre es wohl möglich festzustellen, wo Siedemanns Mitkollegen in der Mordnacht waren? Ich bitte Sie, das war eine unserer ersten Recherchen. Sie waren alle im Zepter, auch Legrange. Bis zur Polizeistunde hat keiner das Lokal verlassen. Und ein letztes noch, Monsieur le Präfekt. Der Obersteuereintreiber in der Regie... Sie meinen den Generalregisseur, Monsieur de Chambois? Ja. Er ist doch erst recht kurz im Amte. Was war denn da mit seinem Vorgänger? Sie meinen den Unfall des Monsieur Pernod? Ja. Nun, der stürzte unglücklich die Treppe hinunter und starb noch auf der Schwelle. Wie, er stürzte? Er stürzte. Er war überarbeitet, übernächtigt. An einem Freitagmorgen kurz vor 8. Im Haus der Regie. Gab es Zeugen? Leider nein. Der Bau war ja noch für niemanden zugänglich, obwohl es gab einen, der etwas gesehen haben könnte. Lassen Sie mich raten, es war der Mann, der das Haus für die Behörde umgebaut hat, der Baron van der Heyden. Die Dinge bekamen langsam Kontur. Langustier begab sich zum Haus der Regie. Er war gespannt, was ihm deren oberster Hausherr, der Generalregisseur de Chambois, zum Kasus würde erzählen können. Erzählen? Über Pernod? Ich habe alles erzählt, Monsieur. Was könnte denn noch fehlen? Pardon, Monsieur. Erklären Sie einem Mann mit ganz anderer Profession, was ist die Aufgabe dieses Amtes? Ah bon. Dies ist die Steuer- und Akzisebehörde für Berlin, Monsieur. Wir ziehen für den König Geld ein. Momentan habe ich es allerdings mehr mit dessen Hinterziehung zu tun. Also den ständig zunehmenden Schmuggeleien. Die Menschen werden immer dreister. Es scheint sehr schlimm zu sein, für wahr. Aber, Monsieur, könnte es sein, dass das Betragen der Beamten daran seinen Anteil hat? Sie liefern sich Stegengefechte mit Kaufleuten? Sie schüchtern den braven Bürger ein, um ihn dann umso mehr abpressen zu können. Sie sind doch am Steueraufkommen beteiligt. Da lohnt es sich vielleicht ein bisschen unmenschlich zu sein, nicht wahr? Monsieur Bogorobert wird da fallen, wie sagt man, Späne? Späne, sicher, aber muss denn geobelt werden? Wäre es nicht denkbar, dass eine moderatere Verfahrensweise einen Rückgang des Schmuggels einerseits und weniger Bestechlichkeit bei den Beamten andererseits mit sich brächte? Bestechlichkeit? Monsieur, was erlauben Sie sich? Ein paar Brauern und Weinhändlern geht es ersichtlich besser, als es ihnen nach der Abgabenerhöhung gehen dürfte. Wie ist das möglich? Wir sind eben gute Geschäftsleute. Man munkelt aber von geheimen Händeln zwischen den Fermier und gewissen Handelspersonen. Monsieur, hüten Sie Ihre Zunge. Das sind, will mir scheinen, kriminelle Machenschaften, die sich der König von seinem Volk nicht länger wird ankreiden lassen und wollen. Und wenn ihr der Koch des Kaisers von China wäret und noch 10 Permis schreiben hättet, ich lasse mich von einem Koch nicht maßregeln. Pardon, eine Frage habe ich noch. Wieso unterstütztet ihr den Landbaumeister van der Heyden mit Geld? Ihr wollt rechtlich viel wissen, findet ihr nicht? Ich half ihm bei seinen Ehrenschulden, vous comprenez? Damit er nicht zum Juden liefe. Er hätte zur königlichen Giro- und Wechselbank gehen können. Er hatte keine Sicherheit. Nun erstaunt es mich doppelt, dass er bei euch Gnade fand. Ich gab ihm das Darlehen auf die Bitte einer gewissen Dame in. Madame Carlotta Bellini? Madame Bellini. Oui. Ich denke, Sie sollten jetzt gehen, Monsieur. De Chambois ist verliebt in die Bellini, die van der Heyden liebt. Sie sind Nebenbuhler. Van der Heyden stirbt und macht Platz für de Chambois. Pernod stirbt und de Chambois tritt an seine Stelle. Wie hing das alles zusammen? Langustier beschloss, sich erst einmal in der Bötzow-Brauerei umzusehen. Vielleicht lagen die Dinge hier einfacher. So, aus Potsdam kommt der Herr. Ja. Und will eine Schankwirtschaft aufmachen. Ja. Nun ja. Ja, in der Kunstmühle in Sanssouci, ja. Und nun halte ich Ausschau nach guter Ware. Vielleicht kommt ja einmal der König vorbei. Vielleicht? Ja. Ja? Ja, im Übrigen haben seine königliche Majestät euer Bötzenbräu schon getrunken und sehr gelobt und ertragen sich mit dem Gedanken, sie zum Hoflieferanten zu machen. Aha. Ja. So, so. Tatsächlich. Na dann. Ah. Versuch doch mal einen Schluck, oh, ja, bevor er dem König zuredet. Ja, hervorragend. Zum Wohle. Oh. Ein gutes Bier, für wahr. Ein Scheffel Weizen ergibt eine tolle Bier, hm? Oder anderthalb Scheffel Gersten. Genau. Er kennt sich scheint's wirklich aus. Die Vorschriften sind allerdings sehr streng geworden, hörte ich. Hm? Nachbier, Altbier, Starkbier, das ist vorbei. Ein dunkles Kapitel, Monsieur. Das Bier ist schwach in Preußen. Und es gibt keine Auswahl. Aber der Stoff hier, ich nehme doch einen Schluck. Der hat doch mehr Stärke als die Polizei erlaubt, was? Oder täusche ich mich da? Worauf ihr wetten könnt. Starkbier. Wird natürlich nur verlässlichen Abnehmern verkauft. Klar. Die verdünnen es für den Ausschank oder auch nicht. Aber Diskretion, Monsieur. Aber sicher doch. Und die Brüder von der Axise. Der Scharfe und Le Grange hat seine Nase in jedem Gerbottisch, was? Auch die schärfsten Hunde fängt man mit Speck und Wurst. Man braucht nur das richtige Futter. Ihr entschuldigt mich einen Moment? Ja. Die Dinge gewannen an Klarheit. Die Brauer und die Leute vom Zoll machten gemeinsame Sache, kein Zweifel. Langustier betrachtete bierselig die Reihe großer Fässer an der Wand. Den Brandstempel hatte er schon irgendwo gesehen. Und auch die schmutzig weißen Kristalle in der Kiste davor, war das Salz? Der Schlag kam von hinten und war mörderisch hart. Sie haben Hackfleisch aus mir gemacht. Schmerzen. Überall. War er noch am Leben? Er spannte alle Muskeln an. Der Schmerz durchlief als Woge seinen Körper und begegnete sich selbst im Magen. Ich werde platzen. Er wollte schreien, doch er spuckte nur. Ich ertrinke. Salz, überall Salz. Er merkte, wie es ätzend, brennend seine Kehle herunterrann. Gepückelter Koch. Wie ertrank man im Salz? Oder erstickte man? Ich ersticke. Dann hörte er auf, sich dagegen zu wehren. In der königlichen Salzfaktorei am Splittgerberschen Garten wurde gerade eine Schiffsfracht nach Pommern verladen. Die Salzfässer kamen aus dem Speicher, wo sie standen, über eine Rampe herabgerollt und rumpelten Parterre gegen die Wand, wo Sandsäcke sie stoppten. Dann wurden sie umgelenkt in Richtung Frachtschiff. Auf einem der Speicher, dem untersten, begann eines der größeren Fässer, ein 500 Liter fassendes Halbfuder, wie von Geisterhand sich zu bewegen. Zoll um Zoll hob es sich erst links an, dann rechts. Es tänzelte, es schaukelte hin und her, heftiger, immer heftiger, ein neuerliches Erdbeben von Lisboa. Es kippte schließlich, durchschlug einen Handlauf und rollte donnernd in Richtung Abgrund. 3 Meter freier Fall. Dann krachte es gigantisch auf den Verladeplatz. Holz barst, Metallreifen sprangen, Salz spritzte nach überall. Doch das Unfassbarste waren die Laute. Das Fass schrie. Heiliger Nepomuk der Rollenden und Reisenden, steh uns bei. Oh. Monsieur, ich bin sehr froh, dass es euch gut geht. Es geht euch doch gut. Und dass es euch noch gibt. Oder sollte ich sagen, wieder. Ich bin auch froh. Und danke euch. Der königliche Sonderkommissar Langustier, stark demoliert, aber lebendig. Man hatte ihn geborgen, mit scharfem Wasserstrahl vom Salz befreit und schließlich in einer Wanne warmen Wassers wieder halbwegs zu sich selbst gebracht. Der Rohreintreiber de Chambois sah sich mächtig in die Enge getrieben heute Morgen. Oder war es gestern? Heute. Er alarmierte Le Grange, der sogleich seine Leute nach mir ausschickte. Sie fanden mich dann bei Bezzo. Oh, Merde. Hoppla. Und so kam ich in dieses Salzfass, wo ich in Interpommern wahrscheinlich in irgendeine entlegene Erzplatte gekippt und vergangen wäre. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, aber wie ging das nun genau zu mit diesem Siedemann? Ich denke, seine Kollegen wussten, dass er an den König schreiben wollte. Und dann wäre ihr einträgliches Spinnennetz zerrissen gewesen. Und sie wären nach Spandau gewandert. Ja, wahrscheinlich. Le Grange musste also den unbestechlichen, überkorrekten Preußen vorher beseitigen und bediente sich wiederum der Kunden als Ausführende. Der Weinhändler und Brauer. Perfide. Kommt, Lady. Sie waren ja total abhängig von ihm. Ein Wort und ihre Geschäfte wären perdu gewesen. Irgendetwas findet sich immer. Das reichte, um sie zu einem Mord zu bringen? Sie sind ihm tatsächlich nachgegangen, dem Siedemann. Das war unten. Vielleicht haben sie ihn ein bisschen gestoßen. Jedenfalls haben die beiden kräftigsten, Spregel und Bezzo, ihn dann im Boot zum Haus der Steuerregie geschafft und an die Balustrade gehängt. Da sind wir nicht bald in Potsdam. Die kleine Abendgesellschaft bei der Bellini würde sich zu einem Bankett auswachsen. Der König hatte sich angesagt. Als man das Konfekt reichte, traf de Chambois ein in roter Samtrobe mit goldenen Tressen. Monsieur de Chambois, was vernehmt man aus Berlin? Man hat ein wahres Rabennest dort ausgenommen. Hat er von derlei Konfusion Kenntnis? Pardon? Très bien. So wird man nie mit die Depeche übersetzen müssen. Je vous en prie. Langustier erschien, die Augen rot, das Gesicht gedunsen, die Lippen entzündet und rissig. Der rechte Arm steckte in einer Binde, um den Kopf ein Tuch gewickelt, das notdürftig eine Blessur verdeckte. Nun, was sagt er hierzu, Monsieur? Das ist, mon Dieu, unmöglich. Das ist unmöglich. Majestät, Sie sehen mich in einer Verfassung, die keine langen Reden erlaubt, denn diese Kreaturen, dieses ehrenwerten Herrn haben mich weidlich zugerichtet. Dieser Monsieur hier ist ein kaltblütiger Stratege des Todes. Ich werfe ihm den Mord an Julian van der Heyden vor und an Michel Pernod, seinem Vorgänger. Mhm. Was höre ich von ihm hierzu? Monsieur de Chambois? Es ist eine unverschämte Lüge. Die Ermordung Pernod hatte niederste Gründe. De Chambois wollte sein Amt. Pernod war bereits bei Ihnen eingekommen, Sir, zur Steuerschätzung ein gutes Jahr heranzuziehen, auf dass die staatlichen Einkünfte höher wären. Die Gewinnbeteiligung der Fermier hingegen wäre geringer ausgefallen und Pernod musste also beseitigt werden und de Chambois gab sich für dieses schmutzige Geschäft her. So gewann er die Zustimmung der Fermier und einen einträglichen Posten. Wasser! Der ehrliche Backhofbeamte Siedemann musste aus den gleichen Gründen sterben. Seine Mörder waren die Andesleute und Bierbrauer, deren Unterschleife er aufdecken wollte. Sie betrogen die Steuer nicht nur mit ihrem eigenen Bier, sondern schmuggelten via Salzfaktorei Kontraband in alle Provinzen des Landes. Und im Salzfass auf Saar auch mich. Ihr starker Helfer war der Revisor Legrange, ein Günstling von de Chambois. Là. Lui. Wie sei das abgegangen? Mit dem Pernod und dem Van der Heiden? Pernod bekam es mit der Treppe im Regiepalast zu tun. De Chambois hat nur ein wenig nachgeholfen. Oh, wie wollen Sie das beweisen? Was Monsieur de Chambois nicht wusste, aber bald zu spüren bekam, war die Tatsache, dass ihn jemand dabei beobachtet hat. Ah, lasset mir raten. Van der Heiden. Vortrefflich, Majestät, der Baumeister. Er suchte sich durch sein Mitwissen eine kleine Erleichterung von drückenden Spielschulden zu verschaffen. Er wollte Geld. Das ging eine Weile gut. Doch mit der Zeit wurde er dreister, wollte mehr, also musste er weg. Einer eurer Invaliden, Sir, ein ehemaliger Leutnant der Kavallerie von Strusberg, ein ausgezeichneter Schütze, war auf der Baustelle in einer Vertrauensstellung. De Chambois euerte ihn an, erst zur Übergabe des Schweigegelds, dann zum Mord. Es sei mich dies über genug. Meine Franzosen! Ich hätte mir eine Erleichterung erhofft, nicht eine Verschlimmerung. Schäme sich dich, Chambois, das wäre ein vergeblicher Rat, denn er hat zu Bedürfnis eines guten Kernes, den selbst der liebe Gott, wenn es ihn denn gäbe, bei ihm nicht würde finden. Auf dem Packhof und in der Generalregie wurde ohne Verzug der gesamte Führungsstab ausgewechselt. Den in die einfache Korruption involvierten Bierbrauern wurden herbe Ausfallzahlungen aufgelegt. Die am Schmuggelring beteiligten Herren Bötzow, Sprengel, Knebel, Legrange, de Chambois ereilte als ruchlose Contrebanditen und Mörder das Ende auf dem Richtplatz. Als sich alles wieder beruhigt hatte, als die Blessuren des zweiten Hofküchenmeisters verheilt und die Hitze des Sommers gebrochen war, Ende August also, gab der König ein großes Fest, auf dessen Höhepunkt ließ er ein Gedicht verlesen, das Langustier die Schamesröte ins Gesicht trieb, wiewohl es wegen seiner populären Metaphorik lebhaftes Wohlgefallen bei den Gästen fand. Ganz ernst sei Longistier dir prophezeit. Die Kochkunst bringt dir noch Unsterblichkeit. Du hast als aller Köche Held gesiegt, zeigst, wo ein neuer Weg noch gangbar liegt. Du kannst mit allen Kenntnissen aufwarten. Du mischst das Pflanzenreich wie ein Spiel Karten. Du weißt genau, welch Kraut zum anderen passt. Du komponierst stets neue Wundersoßen, geheimnisduftend wie Jasmin und Rosen. Du füllst mit Lust der Könige Palast. Na ja. Tom Wolf, Rabenschwarz, Zepter und Mordio. Mit Martin Engler, Boris Alinovic, Katrin Angerer, Fabian Oskar Wien, Friedhelm Tock, Jörg Gutzun, Lutz Herkenrath, Gesine Zukrowski, Hans-Jürgen Hürrich, Martin Seifert, Jürgen Holz und vielen anderen. Musik Peter Keitzer, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Roman Neumann, Hörfassung und Regie Barbara Plensat. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.